Impuls. Der Geist eines Menschen. Die Sprache fließt bei uns Menschen und macht uns so lebendig, wie wir es sind. Die Worte ergeben sich dabei von sich aus im Gespräch mit Freunden. Da gestalten wir das Gegebene, finden zu uns und erhalten so einen Zugang zum Glück dieses Daseins. Die Fragestellung, was da von den Wänden widerhallt, während wir gesprochen haben, hat uns keine Angst gemacht. Gerne zeigen wir uns so, wie wir sind. Wir halten sogar etwas darauf. Da erscheinen wir Menschen als Urheber unserer Werke und von zukünftigen Gelegenheiten, weil wir die Begebenheiten dieser Welt im Rahmen unseres eigenen Lebens mitgestalten. Dadurch wird etwas wahr. Eine Ermächtigung des Menschen hat man im Sinn, wenn man sein Dasein gewissenhaft angeht. Dazu genügt es uns, was wir selbst zu schaffen gewusst haben. Das soll etwas Gutes sein, für was wir stehen möchten. Man soll unsere Ideen erkennen und die dazu geäußerten Gedanken in guter Erinnerung behalten. Wir bereiten mit unserem Dasein die Grundlage für das eigene Lebensglück vor. Dazu stellen wir sicher, was wir brauchen. Dieses Leben soll all das beinhalten, was von uns ausgeht. Das möchten wir für uns leisten. Es soll etwas von uns ausgehen, auf was man seine Hoffnung setzen kann. Machen wir uns in dieser Hinsicht bitte nicht zu klein. Etwas haben wir derweil gedacht. Die Welt bzw. die Menschheit befindet sich auf dem Weg hin zu einem Zustand der Förderlichkeit. Ihre Eigenschaften sind zu Recht so, wie sie sind. Was macht dieses Denken bei uns aus? Nun, wir glauben daran, dass etwas ins Lot zu bringen ist. Der Begriff des Lots, wie ich ihn hier verwende, gehört zur Geometrie. Man kann mit seiner Hilfe die Ausrichtung von Körpern beschreiben. Auf den Menschen bezogen, kann das Bild des Lots auch bedeuten, dass etwas in Ordnung gekommen oder in Ordnung geblieben ist. Dafür wird das Wort Lot das Synonym sein. Da sollten die Güter der Menschen auch für etwas gut sein. Das manifestiert brauchbare Zustände, sodass man Glück erfährt. Erkennen wir doch einfach an, für was das Gegebene gut ist. Sehen wir ein, wie die Dinge sachgemäß und richtig verlaufen. Da soll unsere Kraft zum Einsatz kommen und in vollem Umfang unserer Sache dienlich sein. Daran haben wir schließlich den Geist eines Menschen erkannt, der sich der Auffassung des Gegebenen angenommen hat und für sich eintritt.